jeder will was machen. Alle wollen was ändern. Der Kampf gegen Hunger, Gleichstellung in den Ländern. Viele Politiker haben große Ziele. Alles hohle Phrasen, die Wassernot ist fürchterlich. Jeden Tag zweimal baden, wir wollen immer alle für die Armen beten. Sehr politisch, nicht? Dieses nur drüber reden, keine Ahnung. Oder wie siehst du das, mein Freund? Heuchelei in allen Schichten, das System bleibt sich treu. Klar, du hast recht, es gibt da ab und zu mal Spenden. Doch landen diese permanent in den falschen Händen. Der Diktator lacht in sich hinein, das ist nicht dein Problem. Du hast was gemacht und kannst beruhigt schlafen gehen. Ja, es ist Frieden in der Welt, lass die Augen zu und träume. Andere Leute können nicht, egal, bloß knurrende Bräuche. Aber schlafen ist auch wichtig, also schlaf für sie mit. Du hast heute die Welt verbessert, du bist schon der Hit. Selbstgefälligkeit, sich in den Augen der Reichen. Fick auf die Menschheit, das ist immer das Gleiche. Krieg, Hunger, Leid, es gibt Tropfen auf den heißen Stein. Alles Hilfe, alles Lüge. Dies ist mein Schmerzensschrei, Selbstgefälligkeit, sich in den Augen der Reichen. Fick auf die Menschheit, es ist immer das Gleiche. Krieg, Hunger, Leid, es gibt Tropfen auf den heißen Stein. Als Hilfe, als Lüge. Dies ist mein Schmerzensschrei. Kleines Kind, es ist drei, spielt im Elternhaus. Ohne Sorge, aufgeweckt, geht mit den Eltern raus. Eine Woche ist vergangen, das Kind ist jetzt weise. Doch hat es nicht Glück, seine Eltern sind jetzt leise. Ja, so sieht das aus, das ist ein ganz normaler Tag. Schau ruhig weg, ist ja nur Pakistan und Irak. Ist ja nur Nahost, wie heißt es? Gazastreifen, Afghanistan, überall sind nur Berge von Leichen. Und auch von unseren Aufbäufern kommen nur einige zurück. Na gut, alle, manch im Sarg, wenn man Glück hat, am Stück. Aber du findest das in Ordnung, denn sie sterben für den Frieden. Frieden für Frieden ist Frieden, Krieg für Frieden bleibt gleich Kriegen. Aber mach nur, mein Freund, denn wir helfen diesen Menschen, indem wir ihnen die Heimat nehmen und sie bekämpfen. Findest du nicht auch, das ist ein schönes Gefühl? Diese Hilfe unbezahlbar, was sind ein paar Liter Öl? Selbstgefälligkeit, sich in den Augen der Reichen. Fick auf die Menschheit, das ist immer das Gleiche. Krieg, Hunger, Leid, es gibt Tropfen auf den heißen Stein. Alles Hilfe, alles Lüge. Dies ist mein Schmerzensschrei. Selbstgefälligkeit, sich in den Augen der Reichen. Fick auf die Menschheit, es ist immer das Gleiche. Krieg, Hunger, Leid, es gibt Tropfen auf den heißen Stein. Als Hilfe, alles Lüge. Dies ist mein Schmerzensschrei.